sonniger Sonntagmorgen in der kleinen Gemeinde, als Pfarrer Michael seine Predigt hielt. Die Gemeindemitglieder lauschten gespannt seinen Worten und fühlten sich von seiner Ausstrahlung und sein Charisma angezogen. Doch was die Gläubigen nicht wussten, war, dass Pfarrer Michael ein dunkles Geheimnis hatte, schon seit Jahren hegte er eine Lust für Männer und besonders für deren Penisse. Er konnte nicht anders, als sich immer wieder heimlich vorzustellen, wie es wäre, sie zu lutschen und zu verwöhnen. Nach jeder Messe fühlte sich Pfarrer Michael zunehmend erregt und sehnte sich nach der Nähe seiner Gemeindemitglieder. Er fühlte sich von ihren männlichen Körpern angezogen und konnte nicht widerstehen, wenn sich die Gelegenheit bot. So kam es, dass er regelmäßig heimlich Männer in sein Privatbüro einlud und sich ihren Penissen hingab. Es war ein gewagtes Spiel, denn Pfarrer Michael wusste, dass sein heimliches Verlangen gegen seine eigenen moralischen Grundsätze verstieß. Doch die Lust war stärker und er konnte sich nicht davon lösen. Die Gemeindemitglieder ahnten nichts von seinem geheimen Treiben und bewunderten ihn weiterhin für seine inspirierenden Predigten. Aber eines Tages kam alles ans Licht. Eines der Gemeindemitglieder, dem Pfarrer Michael nachgegangen war, offenbarte sein Geheimnis und die Gemeinde war schockiert. Pfarrer Michael wurde aus der Kirche ausgeschlossen und musste die Konsequenzen für sein Verhalten tragen. Es war eine schmerzhafte Lektion für Pfarrer Michael, dass seine Lust und seine Leidenschaft nicht immer in Einklang mit seinen moralischen Werten standen. Doch er versuchte, aus seinen Fehlern zu lernen und sein Verhalten zu ändern, um wieder in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden.